Leon Siegmund. Ich habe mal gehört, das heißt Schutz und Sicherheit, was ganz interessant ist. So ein Ritter-Ding, glaube ich. Und das geht ganz gut einher mit meinem Bestreben, Privatstädte in die Welt zu bringen. Ja. Und dieses Monopol, dieses Gewaltmonopol des Staats zu ersetzen mit einem Wettbewerb an Ideen. Und da ist Schutz und Sicherheit ist eben der Kern des Staats, für Law and Order zu sorgen, was ja extrem wichtig ist. Und das ist letzten Endes auch philosophisch, ich habe Philosophie studiert, das einzige Argument nach wie vor, man sagt, wir brauchen den Staat, weil sonst hätten wir Anarchie und das wollen wir ja nicht, weil dann ist ja Chaos. Ist natürlich totaler Quatsch. Kann in Chaos ausarten, muss nicht. Nee, man braucht natürlich Regeln, wenn man zusammenlebt, wie in der Familie. Ne? Da wird halt um 12 gegessen und das ist auch sinnvoll, so, weil hat auch, also effektiv, ist es ja effektiv sinnvoll, wenn man den Herd nur einmal anmacht zum Beispiel. Ja? Also man kann sich ja zu allem entscheiden in der Privatstadt. Man kann auch sagen, gut, wir wollen halt keine Disco und die andere Privatstadt sagt, wir wollen jeden Tag Disco und du gehst halt dahin, wo du hin willst. Aber der Kern ist immer noch, okay, ich brauche die Sicherheit, dass ich nicht ausgeraubt werde und nicht verletzt werde. Aber ich brauche auch die Sicherheit, dass alle Ampeln, wenn sie grün sind, auch meinen, dass ich fahren darf. Das ist eine spannende Frage, weil es ist ganz witzig, ich habe schon zweimal erlebt, dass am Alexanderplatz die Ampel ausgefallen ist und siehe da, plötzlich fahren die Leute ganz aufmerksam über die Kreuzung, also so total empathisch, mindful, während hingegen, wenn jeder diese Ampel hat, ist jeder so in seinem Rechts, ja, ich habe Recht, ne? Das ist ja auch, es gibt auch eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe Radfahren in Berlin. Das ist der Wahnsinn. Die Leute drehen durch, ne? Die denken wirklich, sie sind Gott letzten Endes und alle anderen haben Unrecht. Solange ich in meinem Panzer sitze, alles um mich herum vier Wände hat, bin ich ja sicher. Auf dem Rad sicher bewege ich mich anders durch die Stadt. Und das wird eben ausgelöst, dadurch, dass es diese Regel gibt. Also ich meine, das ist jetzt eine Frage über Verkehrs, wie löst man das Verkehrsproblem? Das ist einfach schon Quatsch, dass man diese drei verschiedenen Sachen auf eine Straße packt, Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer. Aber nochmal, also die Idee dahinter, Schutz und Sicherheit, ist halt, dass man für Schutz und Sicherheit irgendwie sorgen muss. So. Und da gibt es aber eben verschiedene Ansätze. Wer sorgt denn für Schutz und Sicherheit? Ja, momentan steht auf dem Papier, dass es die deutsche Polizei macht und da schlagen sich die Leute gerade ja die Köpfe ein, was natürlich sehr spannend ist. Und es gibt eben Leute wie zum Beispiel Titus Gebel in Deutschland und wir sehen hier auch den Stand Startup Societies Foundation, die kümmern sich eben drum, weil sie überzeugt sind. Also um es radikal zu formulieren, der Staat hat jetzt eben bewiesen über Jahre hinweg, dass er nicht dazu in der Lage ist. Und im Prinzip, wenn man sich ökonomisch ein bisschen auskennt, könnte man ja auch so weit gehen zu sagen, dass Inflation ja eigentlich sogar eine staatlich legitimierte, also vom Staat aus eine Beraubung ist. Und auch der Kern dieser libertären Philosophie ist ja auch, dass Steuern Raub sind. Ne? Taxation is theft in the end, weil du niemals gefragt wirst. Würdest du gefragt, wäre es ja okay, aber du wirst nicht gefragt, sondern die sogenannten Services werden dir halt vor die Tür gestellt und bezahlst hast du es schon davor. Aber du bist ja frei zu wählen, zu sagen, okay, ich möchte keine Steuern zahlen, ich gehe in ein anderes Land, wo ich weniger oder keine Steuern zahle. Ist ja deine eigene Freiheit. Genau, und das muss man erstmal verstehen, ja. Das muss man natürlich erstmal verstehen, dieses Bewusstsein muss man erstmal erlangen. Wenn Taxation halt Raub ist, wer zahlt dann die Straßen? Ja. Ich baue gerne Straßen. Also ich habe witzigerweise kleine Geschichte dazu. Ich bin ja Vollblut Freiheitsmensch und ich habe neulich einer Freundin das erklärt mit den Straßen. Überhaupt nicht logisch, also überhaupt nicht in der Diskussion, sondern in der Aktion. Ne? Und Fakten sind viel einfacher zu verstehen, wenn man sieht, als wenn man das irgendwie abstrakt erklärt. Und ich habe einfach Folgendes gemacht. Sie hatten einen Biomüll, einen kleinen Kompost. Ich wohne ja auf Gozo, ist die kleine Schwesterinsel von Malta im mediterranen Mittelmeer. Und sie hat gegenüber so ein Platz, also so ein, wie sagt man, ein abgelegenes. Also da ist ein, wo kein Haus steht, ne? Also Wiese. Freifläche. Eine Freifläche, genau. Und da ist der Kompost. Und sie muss da mal durch. Und natürlich die Hundebesitzer, die nutzen diese Freifläche super, um die Hunde da kacken zu lassen. Und da hatte sie natürlich ein Problem, weil sie immer da durch und dann auch manchmal in Hundescheiße getreten ist. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich mach dir einen kleinen Favor, ne? Macht man ja gerne einfach mal so eine kleine weil das macht ja auch Spaß. Also ich habe ja, das ist auch ein anderes Thema, aber es macht ja Spaß, Leuten was Gutes zu tun. So. Und dann habe ich hier einfach so ein paar Steine dahin gelegt, weil da lagen eben diese Steine rum, mit denen die Häuser bauen, und habe quasi mit meinen Händen und mit meiner Kraft, es hat so 10, 15 Minuten gedauert, diese Steine da kurz hinzulegen, eine Straße gebaut. Ja? Und historisch ist es auch so, dass, also sie hat sich riesig gefreut natürlich, ne? Das war das Happening des Tages, dass sie jetzt auf diesen Steinen laufen könnte. Und historisch ist es so, dass die Straßen am Anfang von reichen Leuten tatsächlich gebaut wurde. Also auch das, die Straßennamen, das waren halt Mäzene, Unternehmer, Logistik kommt aus der Wirtschaft. Das ist ein kommerzielles Ding gewesen, auch Bahnverbindung. Es war erstmal commercial, ne? Also Waren hin und her und so weiter. Und auch sehr gute Überleitung jetzt wieder zu diesen Private Cities und Startup Foundation und Alternativen zu dem Modell, wie wir es in Deutschland und in Europa und überall haben. Zum Beispiel in Indien, ich kenne jetzt den Namen nicht genau, aber da ist genau auch das passiert, dass halt am Ende Unternehmer sagen, ja, der Staat sorgt nicht mehr für die Sicherheit, lass uns jetzt einfach mit ein paar Freunden zusammentun, sehr viel Geld investieren und eine große, große Siedlung bauen. Und da bauen die Straßen, die Straßen ja auch selbst. Und noch eins on top, wir sind hier in Prag, ich habe hier gehört, ich kenne auch den Namen nicht genau, aber genau hier hatten wir so ein Ding, da hat der Staat einen Auftrag vergeben, auch für eine neue Siedlung, und die haben einfach die Straße nicht gebaut, ne, weil es so korrupt ist. Und da sieht man eben, ja, muss ich eben entscheiden, wem du dein Geld anvertraust, dem Gewaltmonopol oder halt den Unternehmern, die dasselbe viel, viel besser, viel, viel günstiger, viel, viel authentischer, mit viel mehr Kreativität machen können letzten Endes, als irgendwelche Bürokraten, aus denen nichts geworden ist und die halt auf dem Schulhof gehänselt wurden, ne? Weil das sind die Leute, die von diesem Gewaltmonopol angezogen werden, und das ist auch mit ein Grund, warum halt vieles so ungleich und schlecht ist, in meinen Augen. In einer Gesellschaft brauchen wir Regeln und wir brauchen Unternehmer, die Sachen machen, die der Regierung Entscheidungen abnehmen und auf eigene Faust arbeiten und der Gesellschaft wieder was zur Verfügung stellen. Besteht da nicht die Gefahr, dass die das dann auch ungeregelt machen, wenn man sagt, man braucht weniger Staat? Ja, deswegen braucht man ja diese Sicherheit, diese Schutz und Sicherheit, Law and Order. Und da ist ja das Wunderbare in dieser, ich nenne es mal, also Libertarismus gefällt mir nicht mehr so gut, das Wort, aber ich nenne es mal Libertarismus. Und zwar basiert das ja alles auf einer Philosophie, oder für mich zumindest, ich habe Ökonomie studiert, zwar nur zwei Semester, aber ich habe mich dann weiterhin sehr lange damit beschäftigt, und zwar die österreichische Schule der Ökonomie, eine 120 Jahre alte Lehre und Schule quasi, Philosophie, die aus der Klassik rausgekommen ist, aber halt, die wurde vergessen, absichtlich von der Politik letzten Endes, gibt es auf deutschen Unis nicht. In Spanien ist es irgendwie, habe ich gehört, sehr stark mittlerweile und hat jetzt gerade eine Renaissance tatsächlich. Also es kommt zurück. Und die haben schon immer gesagt, auch ja, halt weniger staatlichen Eingriff. Und warum ist diese österreichische Schule so genial? Weil sie versucht haben, möglichst logisch zu arbeiten. Und das war auch neu, weil Ökonomie ist halt nicht wirklich eine Wissenschaft, ist halt, der Mensch ist halt Untersuchungsgegenstand, und dann ist es immer schwierig, irgendwie wirklich was wissenschaftlich zu beweisen. Aber diese Frage, wem gehört dein Körper, die kann jeder recht schnell beantworten mit mir selbst. Und das ist universell und das kannst du nicht widerlegen. Und das ist ein Axiom, das ist das Grundaxiom der Freiheitswissenschaft der österreichischen Schule. Und darauf aufbauend ist dann ganz einfach die Regel abzuwenden, mach was du willst, solange du keinem Dritten schadest. Und das wäre eben auch die Regel in höchstwahrscheinlich jeder privaten Stadt oder irgendwie Startup Society. Bei Titus Gebel zum Beispiel auch, denke ich mal. Und im Prinzip leben wir das schon. Also unser Kulturraum hier ist sich da relativ einig, dass es halt besser ist, wenn man nicht stiehlt, sondern halt und nicht Leute verletzt, sondern halt einfach was macht, was, und das dann eintauscht, Kooperation statt Aggression. Das Nicht-Aggressionsprinzip. Und das ist die grundlegende Regel, aber es ist nur eine Regel und mehr brauchst du nicht. Du brauchst dann unabhängige Gerichte, die das natürlich im Konfliktfall lösen, aber das wäre dann genau diese Regel, und das ist auch die Kerndefinition von Kapitalismus, wenn man Kapitalismus sagen möchte, wobei das halt auch so so ein Wort ist, wo man natürlich immer viel mit in Verbindung bringt. Und wir leben halt nicht im Kapitalismus, sondern im Korporatismus, wo es eben, wo diese Regel eben nicht durchgehalten wird, sondern wo eine Gruppe höhere Rechte hat, nämlich der Staat, das Gewaltmonopol. Wenn ich ein Problem zum Beispiel habe mit einem Staat, weil er seinen Service nicht erfüllt, weil mein Fahrrad gestohlen wird und mir das nicht ersetzt, dann habe ich keine Chance. So, die Gerichte sind vom selben Team aufgestellt und bezahlt letzten Endes über Jahre hinweg. Und das wäre auch in der privaten Stadt anders. In der privaten Stadt unterschreibst du den Vertrag und sagst, okay, die Partei, der Staat, sorgt für Recht und Sicherheit. Wenn er das nicht tut, dann ist das ein Vertragsbruch. Und dann gehst du zu einem unabhängigen Gericht, wo ich einen Richter bestimme und auch der Staat, und dann wird entschieden. Und das ist ein ganz anderes Setup, das ist ein ganz anderes Standing für die Bevölkerung. Ne? Also da kannst du dann eben nicht Politik-Exzesse machen und irgendwie mal kurz den öffentlichen Dienst mit 200% expandieren, Geld drucken und Milliarden von Subventionen hin und her schieben. Ne? So. Wie funktioniert denn dann die Wirtschaft? Mhm. Ja, also das ist eben auch, da muss man natürlich, kann man sich gerne mit der österreichischen Schule der Ökonomie beschäftigen. Die haben das natürliche Ordnung genannt. Also wie gesagt, es muss natürlich irgendwie muss halt dieses eine Grundprinzip aufrechterhalten werden. Das kann über eine private Stadt gehen, über dezentrale Communities, kann im Prinzip auch über national, also da streitet man sich ja auch sehr gerne, ob das jetzt ein Minimalstaat besser ist oder halt eine Privatrechtsgesellschaft, eine komplette Anarchie, ist eigentlich gar nicht so wichtig, glaube ich, die Diskussion, aber grundlegend ist es halt eine freie Wirtschaft, jeder strebt nach seinem Glück und ein ganz wichtiger Faktor ist das Geldsystem, aber das ist schon ein bisschen komplizierter zu erklären, weil momentan haben wir eben den Fall, dass der Staat das Geld druckt und auch davon nicht so wenig, und das führt zu sogenannten Boom- und Bust-Zyklen. Und das ist der wissenschaftliche Mainstream heutzutage, den John Maynard Keynes entwickelt hat, und das ist halt sehr unvorhersehbar und man stürzt halt immer wieder in so Krisen, weil dieses gedruckte Geld eben nicht richtig angewendet wird, weil es verzerrt, den Markt verzerrt ist, weil der Zins verzerrt ist. Und das führt eben zu ganz großen Problemen. Und in der österreichischen Schule, in der natürlichen Ordnung hast du das nicht, weil der Staat das Geld nicht druckt, sondern das wird vom Markt entschieden. Und da werden dann ganz schnell Geldsysteme oder halt Geld entstehen, was gut ist, weil es nicht inflationiert wird. Und dann hast du einen sehr langsamen, oder was heißt langsam, aber einfach ein natürliches Wachstum, ganz nahe am Markt, also an den Menschen. Ja, also wir machen nicht 200 Milliarden in irgendwelche Technologiesubventionen, wo wir die Technologie nicht kontrollieren können, sondern wir lassen einfach, das muss von uns entschieden werden. So, wenn ich sage, okay, das Handy ist okay, und dann next step und next step. Und halt diese Kurve ist eben langsam und gemächlich, und der Strukturwandel, der erfolgt eben natürlich. Und ich denke schon, dass heute durch diese Marktverzerrung, durch diesen Staat und durch das Geldsystem, durch das ungedeckte Papiergeldsystem, du hast ja schon harte Disruptionen und so, und es geht dann mal ganz schnell und so weiter und die Leute kommen nicht nach, und ich glaube, das hängt damit zusammen. Um nochmal den Bogen zu schlagen zu Private Cities, also das Wirtschaftsmodell, wenn du einfach sagst, okay, Steuern runter und Regulierungen runter, das ist so ein einfaches Prinzip und auch schon tausendfach belegt. Also in Hongkong, ja, so, das sind 30 Jahre und zack, hast du da eine Weltmetropole. Südkorea ist auch reich geworden. Shenzhen. Und das ist nichts Schwieriges. Also die Leute wissen es, also die meisten Leute denken ja sowieso überhaupt gar nicht darüber nach, weil sie den ganzen Tag arbeiten müssen, weil sie im Hamsterrad laufen, weil der Staat das Geld inflationiert und sie jeden Tag mehr arbeiten müssen. Obwohl wir eigentlich technologisch so weit sind, wenn man überlegt, wie wir Brot produzieren oder Klopapier in Massenproduktion, das sind ja Centartikel eigentlich mittlerweile. Aber diese ganze Wertschöpfung, auf die wir uns eigentlich ausruhen können, also um das zu erklären, ich erkläre es kurz, ja. Man nehme den Fischermann auf der Insel und der Fischermann fischt jetzt mit seinem Speer einen Fisch in der Stunde. Da hat er 10 Fische Und war den ganzen Tag beschäftigt. Und jetzt ist er, clever. Er verkauft ein paar Fische auf dem Markt, spart sich was und investiert in Bildung. Setzt sich hin, denkt nach, raucht ein Pfeifchen. Und er hat den genialen Einfall. Wow, wie könnte ich denn noch Fische fangen? Und er findet das Fischernetz. Und dann geht er raus, Fischernetz. Und wow, das schlägt richtig ein. Disruptive Technologie. Er fischt 100 Fische in einer Stunde oder was weiß ich. Sagen wir mal 10 Fische in einer Stunde, ja. Jetzt hat er immer noch 9 Stunden. Was macht er da? Jetzt kann er natürlich da weiter fischen. Das würde, was dann passieren würde, wäre, dass der Fischpreis extrem sinkt, weil die Fische billiger werden, weil es mehr Fische auf dem Markt gibt. Oder er ruht sich halt aus, geht ins Kino, unterhält sich mit seiner Frau über Blumen und Schuhe oder spielt mit seinen Kindern. Ne? Und das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber das ist ja eigentlich wunderschön, dass technologischer Fortschritt uns Zeit bringt, ja? Und Prosperität. Und der Grund, warum wir das nicht haben, warum wir immer mehr arbeiten müssen, ist halt, weil zeitgleich der Staat das Geld inflationiert und diese Inflation noch höher ist als der sogenannte Produktivitätsfortschritt. Also den Produktivitätsfortschritt, eben genau dieser Faktor, wie stark wird eigentlich die Produkte und Dienstleistungen werden besser und billiger. Das kann man eben messen, 10%, 5% im Jahr. Und das würde bedeuten, dass du eigentlich, dass dein Euro dann, mit den Euro kannst du einfach mehr kaufen, weil einfach der Brotpreis immer sinkt. Und wenn du halt gleichzeitig das Geld inflationierst, dann hast du da nichts von und im Gegenteil sogar weniger. Also wenn man sich überlegt, was du mit einem 50-Mark-Schein kaufen konntest, da hat meine Mutter noch 2 Wochen von einkaufen können und 25 Euro, da kriegst du halt eine Packung Kippen. Bei Lidl kriegst du 6 Flaschen Wasser und Klopapier und 2 Pizzen und dann wird's schon eng. Dann noch ein paar Süßigkeiten und vielleicht ein Bier. Ich kann mich dran erinnern, da hat ein Brötchen noch 8 Pfennig gekostet. Ja. Und ich meine, da sind natürlich viele Nebenkerzen so, die sagen, ja, nö, was weiß ich, tausende Argumente und keiner weiß es. Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, dieses Geldsystem. Eben auch ein ganz wichtiges Thema in der österreichischen Schule. Und ich bin ja ziemlich in Bitcoin drin. Bitcoin ist da auch eine sehr, sehr schöne Alternative auf jeden Fall, weil Bitcoin ist auf 21 Millionen Bitcoins limitiert, auf ewig, per Matic-Code, irreversibel, kann man nicht manipulieren. Also wird seit 2009 versuchen Leute ja das zu hacken, aber es geht halt einfach nicht, weil es funktioniert. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass früher oder später wir da eben genau dahin kommen, dass Private Cities entstehen. Wir haben jetzt schon eine Art Steuerkrieg in Europa mit dem Baltikum, die da auch massiv irgendwie die Situation verbessern, weil die Leute, die Politiker halt auch merken, ja, wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als irgendwie ein bisschen besseren Service zu leisten. Und dann gibt's diese Leute, diese Unternehmer, die Private Cities machen. Und es kommt, ne? Und die Leute, das Internet hat so viel Informationen gegeben und du machst hier einen Podcast und ich glaube, es ist die nächsten, es ist eine Sache von 50 bis 100 Jahren, bis die Welt ganz anders aussieht und wir eben nicht mehr in diesen trägen, alten, langweiligen, bürokratischen Monstern, die zu extremer Ungleichheit führen und die Leute verarmen und verarschen, leben, sondern eben wirklich in Gesellschaften, die unglaublich viel erschaffen können. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, was dann passiert an Drive und an Kreativität und an Output und vielleicht auch an Liebe oder allen möglichen Erfindungen. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man das wenn man dieses Abstrakte irgendwie sich verbildlichen kann. Wenn du jetzt von Private Cities redest, ich stelle mir also vor, wir machen Berlin zur Private City, wir machen Köln zur Private City, wir machen das Ruhrgebiet zur Private City, München ist eine. In jeder dieser Städte haben also irgendwelche Companies die Häuser, die sie dir vermieten, sie haben die Arbeitsstätten, zu denen du gehst, sie finanzieren den Bäcker, bei dem du dein Brötchen kaufst. Und irgendwann wird dir halt in Berlin vorgeschrieben, es gibt nur noch Coca-Cola zu trinken, weil Pepsi ist vom Markt weg. Du hast also im Grunde die Konkurrenz nicht mehr, weil die haben die sich halt vom Leibe geschafft. Und früher oder später wird das doch zu einer Monotonie führen. Und vielleicht kriegst du halt dann in Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe nur noch das eine Produkt, weil der Konkurrent halt sich vielleicht zurückgezogen hat in einen anderen Teil der Erde oder so. Birgt das nicht auch irgendwie eine Gefahr der Machtstruktur von Konzernen, dass die dir halt einerseits diktieren, was du zu konsumieren hast, wo du zu arbeiten hast und dich andererseits aber auch zu schröpfen nach dem Motto, ja okay, wir haben zwar damals ausgemacht, du zahlst hier für den Erhalt der Straßen irgendeinen gewissen Obolus X, aber wir brauchen jetzt halt mehr. Ja, also das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Das sollte natürlich möglichst vermieden werden. Aber im Grunde ist das ja genau das, was wir heute haben. Konzerne nutzen den Staat und dieses Regelmonopol, um sich den Wettbewerb vom Leib zu halten. Jeder Unternehmer strebt natürlich irgendwo nach einem Monopol. Was natürlich praktisch ist. Wettbewerb ist anstrengend, ne? So. Ich persönlich finde Wettbewerb schön. Also mir gefällt es, mich mit meinen Mitbewerbern zu unterhalten und dieses Spiel auch zu spielen, so. Wer hat was? Und in der Realität ist es ja auch so, dass jeder seine Berechtigung hat und man sich auch teilen kann. Aber wie wird das gemacht? Dazu sollte man sich überlegen, wie das wäre, wenn man jetzt einfach mal einen Kiosk nimmt im Dorf. Da gibt's jetzt, sage ich mal, einen Kiosk. Kann der jetzt die Leute dazu zwingen, irgendwie 10 Euro für die Dose Cola zu bezahlen? Nein. Wenn er der einzige Anbieter ist, ja. Ja, wenn er der einzige Anbieter ist, genau. Aber Zwang, was ist Zwang? Mit Geld kann ich dich nicht zu zwingen. So, sondern das ist ja auch nochmal ein anderes Thema mit diesem Systemzwang und so. Aber erstmal kann ich dich mit Geld nicht zum Arbeiten zwingen. Ich kann dich mit einer Waffe zwingen, Dinge zu tun, die du nicht willst, aber nicht mit Geld. Weil dann gehe ich einfach zum anderen. Wenn der Kiosk die Preise erhöht, wird da keiner mehr einkaufen und der Nachbar denkt sich, wow, jetzt mache ich ein Geschäft, mach's einfach billiger und zack, hast du einen zweiten Mitbewerber. Also in einer privaten Stadt gibt's ja niemanden, der dir verbietet, das Gleiche zu machen. Du kannst ja auch Cola brauen. Und wir haben heute, also mich wundert das ja immer so, weil Cola ist jetzt nicht wirklich ein innovatives Produkt, aber wir haben ja mehr Cola-Marken als jemals zuvor wahrscheinlich, weil halt jeder halbwegs clevere Unternehmer so kurz mal eine Lohnabfüllung irgendwo in Auftrag geben kann und seine Cola selbst branden. Und das ist ja wunderschön, ne? Und ich begrüße das auch, dass man da eben den Cola-Markt irgendwie oder so diesen Share so ein bisschen verteilt auf mehrere Player. Uwe Lübbermann sei da genannt als Name. Der kennt sich da sehr gut aus im Cola-Geschäft. Aber ja, genau, nee, das wird auf gar keinen Fall passieren, weil das passiert heute eben genau aus dem Grund, weil wir diese Möglichkeit haben, dass nur die größten Konzerne, die sich's leisten können, eben nach Brüssel fahren, Millionen ausgeben für Lobbyisten. Denn wie war das in Brüssel? Sind auf einen Politiker zwei Lobbyisten? Das ist ja der absolute Wahnsinn letzten Endes. Und was machen die den ganzen Tag? Natürlich nichts anderes, als irgendwie versuchen, für diese Unternehmen, für die sie arbeiten, den Wettbewerb vom Leib zu halten. Und das siehst du überall. In der Tabakindustrie, Fred ist jetzt zum Beispiel, eine schöne Schweizer Zigarettenfabrik ist pleite gegangen, weil Philip Morris halt sich bestimmte Strategien überlegt hat, wie sie es machen. Und es geht aber immer nur mit dem Staat, weil sie dann irgendwelche Regulierungen erfinden, die in Wirklichkeit eben nicht den Verbraucher schützen. Also es ist ein Spin, das ist ein simpler psychologischer Trick. Die sagen, ja, wir müssen den Verbraucher schützen. In Wirklichkeit geht es darum, Startups und kleine Unternehmen schwer zu machen, in den Markt reinzukommen. Ja? Und das fängt damit an, dass wenn du Getränke machst, es immer mehr Regulierungen gibt und Sachen zu beachten gibt. Und es hört damit auf, dass die Autoindustrie wahnsinnig, also natürlich ist es auch eine komplexe Industrie und komplexe Technologie, aber es ist halt voll durchreguliert, ne? So, du kannst nicht einfach ein Auto bauen, da gibt's tausende Millimeter ISO-Normen, die du beachten musst. Und das ist natürlich, weil Daimler der Einzige sein will, der Autos verkauft, zusammen mit BMW und Audi, so fertig aus und VW. Ja, aber dafür brauche ich ja auch die Regulierung. Wenn ich auf dem Markt eine 4 mm Schraube kaufen will, dann muss die halt auch 4 mm sein. Nee, das ist ja, also USB-Anschlüsse, die haben sich ja, es gibt ja auch heute beim Handy, hat Apple seinen eigenen Adapter. Es wäre ja auch, man könnte ja auch sagen, ja, alle müssen denselben Adapter haben, so Mini-USB für alle. Und dann sagt aber Apple, nö, wir machen halt unseren eigenen Scheiß und OnePlus macht USB-C und so weiter. Das funktioniert trotzdem, jeder hat ja sein Ding. Natürlich gibt es da eine Überschneidung, aber das ist ja einfach nur ein Netzwerkeffekt, den du dann, wenn du schlau bist, nimmst du halt einen von den großen Anschlüssen zum Beispiel, ja, eine von den großen Normen. Normen kann es gerne geben, macht Sinn, aber es gibt auch heute verschiedene Schraubaufsätze. Ja. Und ich glaube nicht, dass du einen Staat brauchst, um das zu regulieren, aber wie gesagt, das kann ja auch entschieden werden gerne von den Leuten dann. Ja, aber der Staat reguliert jetzt zum Beispiel und sagt, okay, es dürfen nur Netzteile auf den Markt gebracht werden, wenn da 5 Volt draufsteht, muss da auch 5 Volt rauskommen. Also kann ich nur so ein Ding kaufen, was irgendwie 5 Volt auch wirklich bringt? Ja, also das ist die Diskussion über Verbraucherschutz letzten Endes, ja. Und da ist zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Marktnachfrage. Wenn ich irgendwie Bananen will so oder irgendein Produkt will, dann will ich halt, dass ich erstens bekomme, was sie versprechen und dass es halt auch funktioniert. Ich glaube, wenn man die Frage stellen würde, okay, also denkst du wirklich, das wäre nicht möglich mit privaten Institutionen, die das machen? Es ist ja jetzt schon so. Es gibt ja Stiftung Warentest und eine der größten Online-Business-Märkte ist so Comparison-Portale. Die machen eigentlich nichts anderes als guten Verbraucherschutz. Und genauso gibt es das Vegan-Label. Und das Bio-Label, das sind ja private Institutionen. Und das ist auch umso besser, privat, also je mehr privat, desto besser. Das Bio-Label ist total korrupt. Da gibt es ja diese Dokus da aus Italien, dass sie das umlabeln, weil es halt möglich ist, weil es ein Monopol ist, ne? Also Verbraucherschutz geht prima, weil die Leute ja auch Internet haben und auch nicht dumm sind. So, wenn ein Handy explodiert, so dann kaufe ich das nicht mehr, ne? Würdest du dann sagen, diese Private Cities und so sind eigentlich erst jetzt mit dem Internet wirklich machbar? Nee, also historisch hatte man das ja auch schon. Gibt's die Mark Banco, die Hansestadt Hamburg zum Beispiel. Also früher war das schon eher so in die Richtung, dass wir sehr dezentrale Strukturen hatten, wo es eben Territorien gab, wo bestimmte Regeln und Werte geherrscht haben. Und das hat dann lange oder kürzer überlebt, je nachdem, wie gut es war und wie gut der Leader war quasi. In Hamburg hat das sehr lange sehr gut funktioniert. Da nenne ich auch gerne nochmal den Namen. Steffen Krug, der sich dafür einsetzt, diese Geschichte so ein bisschen zu erzählen, wie Hamburg früher war, mit der Kaufmannschaft, eben einem Rat an Experten, die gesagt haben, die Entscheidung so grob geschlossen haben, und es gab halt eine Stadtmauer, und da hat halt die Regel gegolten, ja, mach was du willst, solange du keinem Dritten schadest, so grundlegend. Das hat super funktioniert. Ist dann leider daran gescheitert, dass die Preußen das halt zerlegt haben am Ende. Aber nee, man braucht nicht unbedingt Internet. Gibt bestimmt einige Vorteile, ja, dass man sehr viel mit dem Internet machen kann, aber es ist keine notwendige Bedingung. Also ich denke mal, gerade da, es wird ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr viele, sehr, ein sehr buntes Spektrum an verschiedenen Formen von solchen Communities dann geben. Hippies, Businessleute, was weiß ich, alles ist möglich, ne? So. Und denke ich gerade, wird's Private Cities geben, die sagen, unser USP ist kein Internet. Off-Grid. So, Rainbow Gathering, ne? Und das ist geil, ne? Das kann man ja, ist ja total das andere Lebensgefühl. Also viele der Top-Leute so versuchen das auch zu minimieren, so in ihrem Alltag. Also ich kenne Derek Sivers zum Beispiel, der versucht, Internet möglichst fernzuhalten. Ich kenne viele, es gibt auch Apps mittlerweile, Offtime und so, die dir halt helfen, irgendwie runterzukommen. Weil das ist natürlich, diese ständige Connection ist natürlich ein Segen, aber auch ein Fluch. Ich habe ein halbes Jahr lang komplett ohne Internet und ohne Smartphone gelebt. Das ist ganz cool, ja. Das kann man ganz gut machen. Schwierig ist es, in Kontakt zu bleiben mit anderen Leuten, die halt weit weg wohnen. Dafür braucht man es dann. Ja. Ich habe auch mal gehört, die lutherische Definition von Gott ist omnipräsent, allwissend, und jeder ist ein Teil, und das ist über und es ist in jedem von uns. Das trifft eigentlich aufs Internet auch zu. Es weiß alles, es ist überall, und jeder ist ein Teil davon. Und natürlich ist das Internet ist ein wahnsinnig faszinierendes Ding, ne? Also es ist unglaublich, wie faszinierend das eigentlich ist. Und hier auf der Konferenz muss man ja auch sagen, das ist natürlich nur wegen dem Internet passiert, ne? Also jeder, den du hier fragst, wie bist du hierher gekommen am Ende? Ja, ich habe halt auf irgendeinen Link geklickt, auf irgendein Video, das mich inspiriert hat. Und das gab es vorher nicht. Und das hat da definitiv den Startschuss gegeben dafür, dass sich Menschen Gedanken machen können und genau solche Ideen eben massiv zum Erfolg kommen werden in den nächsten Jahren auch noch mehr, ja, auf jeden Fall. Jetzt noch mal ganz kurz zu der sozialen Zusammensetzung einer solchen Stadt. Du hast gerade gesagt, es gibt Hippies, es gibt dies, es gibt das. Aber es muss ja irgendwie dann trotzdem irgend gemeinsame Standards geben für zum Beispiel Bildung. Ja, sage ich dir, also generell karitative Einrichtungen. Warum macht es heute der Wohlfahrtsstaat? Naja, weil der Wohlfahrtsstaat das weggenommen hat den Leuten, die es vorher gemacht haben. Vorher waren das private Institutionen die ganze Zeit über, ne? Und heute können wir nicht mehr anders, aber nicht aus dem Grund, weil die Menschen nicht sozial sind oder weil der Kapitalismus so böse ist, sondern weil der Staat das jetzt macht und eben nicht gut macht, nicht gut machen kann. Und uns aber die ganze Zeit erzählt in allen Lehrbüchern, ja, nur der Staat kann das machen, ne? Totaler Quatsch. Erstmal auch, wenn man eine stabile Währung hat, dann brauchst du gar kein Sozialsystem mehr, weil weil die Währung ja mehr wert wird. Und selbst wenn du nur einen einfachen Job machst, profitierst du da massiv von, wenn dein Geldbeutel mehr im Wert wird jeden Monat letzten Endes und dir halt mehr kaufen kannst. Also das ist schon ein impliziertes Sozialsystem in dem Wirtschaftsmodell drin, sodass du es gar nicht brauchst. Für den Rest gibt es Stipendien und karitative Einrichtungen. Titus Gebel sagt immer Family first, also für sämtliche sozialen Fragen ist als erstes die Familie. Die hat es ja natürlich auch einfacher dann, weil die nicht mit 70% Steuerlast belastet ist. Bildung bin ich ja auch nicht weit von entfernt. Ich habe ja einen Film gemacht, Schools of Trust, über Schulen, wo die Kinder selbst entscheiden, was sie lernen wollen. Und das erstaunlicherweise halt sehr, sehr gut funktioniert und tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert ist. Und da ist es eben auch so, dass heute wird dieses Geld zentral verwaltet für Bildung, ja, und das ist natürlich blöd, weil dann hast du eben nur ein einziges Ding, so, die Bildungsminister sagen, so, das ist der richtige Weg und das ist seit 1905 dasselbe Modell, muss man dazu auch sagen, während hingegen, wenn man sich alle andere Technologien, ne, wenn das erste Telefon von 1905 ist halt so ein Kasten für, was weiß ich, kannst nicht viel mitmachen, heute ist ein Telefon ein Raumschiff, das gleiche bei Autos, ne, aber wenn du eben mit Planwirtschaft wirtschaftliche Probleme löst und Produkte baust, das geht massiv schief, ne? Also es kann nicht funktionieren. Das ist wie wenn ich für die Schuhe kaufe. Wenn ein Bildungsminister für 80 Millionen Deutsche Bildung macht, dann ist das halt ein Scheißprodukt. So, das ist ja klar. Und leider ist es halt auch eine Riesentragödie, weil auf Schulen Neugierde vernichtet wird, weil Leute Sachen lernen müssen, die sie nicht lernen wollen. Ich persönlich habe vor dem Film ja nur gedacht, ja, man könnte mal so vielleicht so eine Stunde machen, wo die Kinder ein bisschen selbst entscheiden. Dann habe ich mich 3 Jahre mit dem Thema beschäftigt und halt alle Seiten davon mir angeschaut und bin jetzt der Meinung, dass es halt auch juristisch ist einfach Kidnapping. Ja? Also unser Bildungssystem kommt von Bismarck und wurde von Hitler verfeinert und in der DDR auf die Spitze getrieben. Und das machen wir heute. Das ist doch Bullshit, sorry. Das ist komplett daneben. Und das Problem ist, dass das Geld entzogen wird, ne, über Steuern und dann zentral verwaltet wird. Also hier wäre es viel, viel, viel besser, wenn man den Leuten das Geld lassen würde. Oder mein Gott, irgendwelche Bildungsgutscheine. Ja, aber man sieht ja heute, also unser Film Schools of Trust hat ja jetzt schon über 20 Initiativen dazu inspiriert, selbst Schulen zu gründen. Gibt es schon Schulen in der Art? Ja, es gibt eine ganze Menge, es werden immer mehr. Es ist natürlich Pionierarbeit und auch wirklich nicht einfach, weil eben genau auch hier wieder, ne, also du musst halt ein pädagogisches Konzept einreichen, das dauert dann Bürokratie, du musst diese Förderung bekommen, du kriegst dann 80%, je nach Bundesland in Deutschland, Förderung für die Schule. Mit einer 2 Jahre oder 4 Jahre Probezeit, wo du eben durch musst, wo du eben selbst finanzieren musst, wo du Bürgschaften brauchst von den Eltern oder ein Mäzen oder ein Haus oder sonst was, und das ist alles nicht einfach, aber es geht. Ja, es geht trotzdem. On top zu dem Bildungsangebot, was wir haben von staatlicher Seite. Und das wäre einfach nur viel, viel, viel tausendmal besser. Und wenn man, also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, eigentlich brauchst du auch gar keine Schulen. Ne? Also André Stern zum Beispiel ist ja auch nie auf die Schule gegangen. Ich habe alles, was ich gelernt habe, habe ich nicht in der Uni gelernt, sondern ich habe mir einfach Sachen angeguckt, ne, und habe es gemacht. Also man lernt auch, das meiste lernst du ja, indem du einfach machst. Ja, aber Lesen, Schreiben, Rechnen, diese ganzen Grundschulsachen. Das nennt man Kulturtechniken und das lernt man einfach, weil man daran interessiert ist, an der Kultur teilzunehmen. Und die meisten Freilerner, wie man sagt, die lernen halt durch Comics oder irgendwas, ne? Und es gibt hier immer noch ganz viele Leute, die keine gute Rechtschreibung haben, ne? Und wenn du daran Interesse hast, dann kannst du ja auch gerne irgendwie Deutschunterricht gehen. Also ich habe Deutsch gemocht, ne? So, ich mochte Deutsch. Aber ich glaube, es war für viele halt nicht so gut, trotzdem die in Deutschunterricht zu zwingen. Und wenn du die sind auch nicht besser geworden, ja? Die haben immer noch eine scheiß Grammatik. Einfach weil die halt auch gezwungen wurden. Und mein Gott, also du entscheidest einfach nicht für andere Leute, was gut für die ist. Ja, das ist einfach mal das Erste, was man verstehen muss. Ja, jeder ist unterschiedlich und es gibt kein Gott, der sagt, ja, das ist wichtig. Nein, du musst rausfinden, was du in deinem Leben willst. Und dann machst du das, was der nächste Schritt auf deinem Weg ist. Und wenn du eben Maler werden willst, dann musst du auch kein Mathe können. Ja, ich bin Unternehmer und ich kann bis heute kein Mathe, weil Mathe halt in der Schule so, weil ich da so einen schwarzen Punkt dann hatte, weil es halt so scheiße war, so emotional letzten Endes, ne? Aber das ist ja jedem selbst überlassen, wann er was lernt. Ne? Und so ist es ja auch über tausende Jahre Menschheitsentwicklung immer gewesen, dass die Leute einfach das gelernt haben, wo sie Bock drauf hatten. Und das ist auch ein ganz natürlicher Weg, sehr spielerisch. Also auch durch Spielen lernt man am meisten. Wir haben ja auch Peter Gray, der daran geforscht hat. Also in der Schule wird halt nicht gespielt, sondern es wird halt so, es ist halt Arbeit letzten Endes, es wird als Arbeit wahrgenommen. Und dann lernst du auch nicht gut. Während hingegen ich, wenn ein junger Mensch da inspiriert ist, irgendwie zum Beispiel Unternehmer zu werden, da lernst du recht spielerisch, weil du hast ein Ziel, okay, ich möchte dieses Produkt auf den Markt bringen und ich habe keine Ahnung wie. Und dann gehst du halt her und machst das einfach. Redest mit Leuten, die dir helfen können. Und das ist so ein bisschen wie ein Spiel, weil ein Spiel, also Gamification, hat so drei Grundregeln. Also es gibt eben dieses Ziel, der Ball muss ins Loch, und es gibt die Regel, du darfst nur den Golfschläger benutzen, und es gibt ein Feedback-Loop. Und der Feedback-Loop ist halt Handicap, also Stück für Stück kommst du weiter. Und so ist im Prinzip jedes Spiel so grundlegend aufgebaut, natürlich mit ein bisschen komplexeren Erweiterungen dann noch. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das Grundsetting der Welt oder unseres Lebens. So, wir können halt bestimmte Sachen erreichen in unserem Leben. Und wir setzen uns diese Ziele und wir kommen da Stück für Stück hin. Und es gibt bestimmte Regeln, die wir beachten. Ja? Dass wir korrektes Asset-Manage machen, so mit unseren Finanzen. Dass wir die Realität irgendwie sehen und akzeptieren und damit umgehen können und so weiter und so weiter. Aber es ist ein Spiel. Also es macht unglaublich viel Spaß, wenn man es mal verstanden hat. Und wenn man eben schafft, im Spiel, die Kinder, wenn ein Kind spielt, das Level wird vom Kind selbst definiert. Das Spiel wird im Spiel designt, ja, und interessant gemacht. Und so funktioniert das Leben ja letzten Endes auch, wenn man es spielen kann, wenn man weiß, wie man spielt. Und das ist auch, und in der Psychologie gibt es dann sowas wie Flow. Und da kommst du optimal rein, wenn eben genau diese perfekte Balance da ist zwischen, okay, es ist sehr anspruchsvoll, was ich mache, aber ich weiß, ich kann es erreichen, ich kann es machen. Dann kommt dein Hirn in so einen Mode, wo es hocheffizient ist, hochproduktiv ist, hochfokussiert ist. Das nennt man dann Flow. Das ist, wenn Kinder spielen, sind die im Flow letzten Endes, ne? Weil sie eben ganz tief in der Materie, im Jetzt sind, ja? Auch Mindfulness dabei. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Lifestyle, um persönlich glücklich zu werden, erfolgreich zu werden und Dinge zu erreichen, die man sich vorgenommen hat. Und auch eben, Bildung ist da nur ein Nebeneffekt. Also André Stern hat gesagt mal, Bildung oder Erfolg ist der Nebeneffekt von Kompetenz. Weil sobald ich mal kompetent bin, gibt's Leute, die meinen Service haben wollen. Wie werde ich kompetent? Naja, indem ich Leidenschaft habe einfach für irgendwas. Wenn ich mich länger mit was auseinandersetze, dann werde ich kompetent automatisch drin. Und was ist Leidenschaft? Naja, Dinge, die mich interessieren. Ne? Also, Schools of Trust. Schoolsoftrust.com, genau. Wir machen Free Release in ein paar Tagen, gibt's den Film kostenlos zu sehen. Und wir hoffen, dass sich das weit verbreitet und zu noch mehr Schulgründungen in Deutschland und in der ganzen Welt führt, sodass Kinder nicht mehr dass die Lust am Lernen verlieren, weil sie Sachen lernen müssen, die sie nicht verstehen und auch keinen Sinn darin sehen, sondern eben lernen können, was sie wollen, damit glücklich werden und sich frei entfalten können. Kann man dich kontaktieren als Projektkoordinator? Einfach auf www.schoolsoftrust.com und da auf Kontakt. So. Also ich glaube, das Wichtigste zu sagen wäre, wir freuen uns über Spenden, weil wir das ja in unserer Freizeit gemacht haben und ja, da gerade das Postfach ist zu voll, wir können es eigentlich nicht mehr wirklich bearbeiten. Also gerne auch mitmachen, sage ich mal. Okay, wer da interessiert ist, der klickt dann halt dementsprechend auf den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, also Unternehmertum ist die Königsdisziplin in der Bildung und ich glaube auch, es ist recht sinnvoll, sich dafür zu interessieren, wie man sein Leben auch so als Unternehmen begreifen kann, weil man hat irgendwie eine PR-Abteilung, so, was sage ich am Familientisch an Weihnachten, man hat eine Finanzabteilung, okay, wie komme ich out of the red race, wie kann ich mein Geld von der Inflation schützen zum Beispiel, und man hat eine Produktentwicklung, so, also, wie kann ich mich weiterentwickeln, was kann ich machen, und ich glaube, das kann sehr, sehr viel einem persönlich bringen, das Leben wirklich so als, wie weit kann ich eigentlich gehen? Ne? Also will ich nur angestellt bleiben oder kann ich auch mehr? Ne? So. Also die meisten Leute sind ja recht zufrieden, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist so meine Mission, so ein bisschen, dass ich sehr interessiert daran bin, was Leute erreichen können alles. Ne? Ist ja ganz spannend. So. Und wir erreichen, also diese Konferenz hier ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, was hier in so, seit 2008 gibt's die jetzt und es ist ja Wahnsinn, wie groß das geworden ist. Ne? Das passiert halt einfach, weil, naja, du bist die Zukunft, ne? Also the future is whatever you make out of it. Alles ist möglich. Sky is the limit und noch nicht mal das, weil wenn du Astronaut werden willst, kannst du einfach schön fleißig Engineering studieren, auf der Uni oder auf YouTube, seid ihr selbst überlassen. Mit guten Büchern kann man das nämlich auch. Und dann kannst du einfach zu SpaceX oder wie heißt der Amazon-Typ? Keine Ahnung, oder zu Virgin Galactic. Und da mal, und wenn du gut bist, dann nehmen die dich auch. Ne? Also es ist wirklich alles möglich. Das muss man einfach wissen. Es gibt Million Ways. Nichts ist unmöglich, pack dein Leben an. Genau. Und Freiheit ist was sehr Schönes. Leon Siegmund, Filmemacher, Unternehmer und Interviewpartner. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank dir für das schöne Interview. War eine große Freude.